sitzt vor mir, trinkst deinen Kaffee ahnungslos. Du weißt von nichts, bei mir geht der Puls schon hoch. Was heute anfängt, haben wir uns oft ausgemalt. Und du denkst noch, das wird ein ganz normaler Tag. Wir fahren gemeinsam los, um die Zeit wie sonst auch. Du ahnst noch nicht, so schnell kommen wir zwei nicht nach Haus. Du sagst einen Tag mit mir, wär was du wirklich brauchst. Wo sonst zur Arbeit gehen, fahr ich geradeaus. Denn alles, was uns zwei passieren sollte, passiert heute. Und alles, was ich immer für dich wollte, beginnt jetzt. Alle unsere angestaubten Träume, die wir hatten, sollen keinen Tag mehr warten. Ich weiß schon jetzt genau, wir werden glücklich sein, wenn uns das Geld nicht reicht, dann fällt uns etwas ein. Heute anfängt, haben wir uns oft ausgemalt. Ich warte seit Wochen nur auf diesen einen Tag. Denn alles, was uns zwei passieren sollte, passiert heute. Und alles, was ich immer für dich wollte, beginnt jetzt. Sie sollen keinen Tag mehr warten. Ein Blick in dein Gesicht ist pures Glück für mich. Wir werden nichts bereuen. Denn alles, was uns zwei passieren sollte, passiert heute und alles.